Zweite Szene, Krankenhauszimmer. 3 Tage später. Bösel kommt herein, das Bett ist leer. Bösel ist beunruhigt. Er legt mitgebrachte Erdbeeren auf den Nachttisch und schaut auf das Krankenblatt. Hinter der geöffneten Tür springt Fellner hervor und greift Bösel von hinten auf die Schulter. Wow! Da bist der Trottel her. Der schreckt mich da. Fellner tanzt ausgelassen um Bösel herum und beginnt ein Schattenboxen. Was ist denn erst? Hau mir nicht. Erst. Nicht die Deckung verlaufen lassen. Ha? Hab ich gewonnen? Gudl, was ist denn los jetzt? Fellner springt auf das Bett und hüpft darauf herum. Wo sind die Erdbeeren? Wo sind die Erdbeeren? Da, schau, da. Schau. Und schupf. Und sag mal, was sagt der Primar jetzt? Ja, ich hab Krebs, hat er gesagt. Setz dich entspannt, ich mach dir keine Sorgen. Und was hat er sonst noch gesagt? Nix. Er ist gleich wieder ins Flugzeug gehupft. Helikopter skiing, diesmal Kanada. Ja, ich meine. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr so, nicht mit Krebs und so, das ist ja nicht mehr so, nicht? Mit Krebs, nicht? Da, das, die haben da so ganz neue Bestrahlungsgeschichten auch drin, nicht? Das hat viel von seinem Schrecken verloren heutzutage. Das, meint sie? Ich glaube, wir müssen unbedingt noch weit schiffen. Vorher. Na geh, du bist ein Trottel, erst. Jetzt hast du mich gelegt, oder? Ich war Schmäh, ne? Nein, ist kein Schmäh. 2 Wochen und dann ist Schluss. Bösel setzt sich aufs Bett. Fellner tänzelt um ihn herum. Heinzi, das ist doch super. Ich habe wenigstens keine Ungewissheit mehr gegenüber der Zukunft. Ich weiß, wie lange ich meine Krankenversicherung zahlen muss. Okay, ich weiß nicht, was in 4 Wochen im Fernsehen ist, aber das halte ich aus. Heinzi, wir müssen alle mal zum Zahnarzt. Der Unterschied ist nur, ich habe einen Termin. Weißt du, ich glaube, der Tod ist nichts Endgültiges. Ja, sicher, das ist schon. Der Tod, das ist wie Umsteigen in Adnan Buchheim. Ich bin Materie, verstehst du? Klar, ja. Materie kann man nicht umbringen. In 2 Wochen gehöre ich halt zu einem anderen Ort von Materie. Vielleicht schon mehr zu der Erde. Aber ich bin Energie, verstehst? Sicher. Heinzi, kränk dich nicht. Der Tod hasst nichts. Das ist so, wie wenn es der Kerzen ausbläst. Was? Schlechtes Beispiel. Das ist, wie wenn du aus einem Ei ein Eierspeis machst. Das ist dann zwar kein Ei mehr, aber es ist als Eierspeis immer noch da und du strahlst einen Schnittlauch drüber und das ist einfach super. Ja. Ich denke mal, wenn man selber so ein Ei ist, ne? Gurtl. Erst. Alter, machen wir noch was, geschwind. Ha, komm, fahren wir nach Bratislava, lassen wir das aus, irgendwas. Heinzi, ich habe alles, was ich brauche. Essen, trinken, keine Frau. Da schau, das will ich alles nur lesen. Ha? Marxismus für Manager. Krankheit als Weg. Schicksal als Chance. Schnapsen mit Verstorbenen. Weißt du, ich glaube, der Tod ist wie eine Firmung und du bist mein Firmenpate. Okay, erst wegen die paar Erdbeeren, das ist ja lächerlich. Heinzi, manchmal frage ich mich, warum der eine das wird und der andere das. Warum bin ich zum Beispiel ein Mensch geworden und der andere nur ein Händel? Oh, das ist schwer zum Sagen, nicht? Ich mein, der eine wird das und der andere das, nicht? Ich mein, du kannst gar nichts mehr machen, wenn du was bist. Glaubst du, es wäre gescheiter gewesen, ich wäre als Frau auf die Welt gekommen? Naja, ich weiß nicht, sag mal. Jetzt muss man die Regeln, so ist auch kein Honig lecken. Ne? In Indien zum Beispiel, dadurch, dass sie dort so fest an die Wiedergeburt glauben, stellt sie die Frage der Emanzipation überhaupt nicht, weißt? Weil einmal bist du ein Mann, dann wieder eine Frau, dann wieder ein Mann, deswegen verbrennen sie auch die Witwen dort. Ne? damit sie schneller ein Mann werden. Ja. Blöd ist halt, wenn es keine gibt, ne? Was? Ja, gleich wieder gibt. Nein, gut, das war ein Depper dahergeredet. Das war ein blöder Schmäh. Es gibt sicher eine. Heinzi, woher soll denn das alles kommen? Woher kommt zum Beispiel der Regen? Von den Wolken. Woher kommen die Wolken? Die kommen meistens von Irland. Und woher kommt Irland? Na, es gibt schon was. Da gibt's der Arzt was. Kommt herein und studiert wieder das Krankenblatt. Siehst, Heinzi, genauso ist der Tod. Der reißt einen Zettel weg und drunter sind 100 andere. Der Arzt verlässt das Krankenzimmer. Kannst nicht grüßen, Arschgeigerl, ha? Fellner lässt sich übermütig auf das Bett fallen. Das ist Freiheit. Nur eins betrübt mich. Ich wollte immer auf ein Musikinstrument spielen können. Ich glaube, das werde ich verschieben müssen. Kudl, dann hol ich dir geschwind eins. Was willst du haben? Banjo, was ich, Flöte, irgendwas? Was? Nein, das kannst du mir nicht holen. Ich denke da an eine Kirchenorgel. Und sag mal, ein Radio? Heinzi, was meinst du? Soll ich mich verbrennen lassen? Weißt du, ich habe so Platzangst. Ich halte es nicht einmal in einer Neubauwohnung aus. Ich denke mal, gefühlsmäßig ist eine Asche in einer Urne weniger eng als ein Leichnam in einem Sarg. Das ist, ich meine, verstehst du, das ist total schwer zu sagen, wie man sich fühlt. Als Aschen. Eigentlich bin ich gar nicht traurig, es gibt sicher viel Schlimmeres. Ja, na klar, da gibt's viel schlimmere Sachen, da, wo man froh sein muss, man. Zum Beispiel sagen wir, ich möchte nie blind sein. Nicht? Das ist ein Wahnsinn. Da bauen wir lieber, da siehst du was, nicht aber blind. Oder Tetanus, kennst du Tetanus, Heinzi? Da spürst du wochenlang nichts und auf einmal fängst du an zum Grinsen. So. Hm? Weil du deine Muskeln nicht mehr unter Kontrolle hast. Und nach 3-4 Wochen geht's dir mit allen Muskeln so und du stirbst dann an Erschöpfung, schau so in der Brücke. Heinzi, stell dir vor, eine Insel von lauter Tetanuskranken, die Hälfte grinst, die andere Hälfte macht die Brücke. Kurtl. Oh, Wahnsinn, da ist Krebs schon gescheiter. Nein, ich meine, das will ich auch nicht sagen, aber verhältnismäßig. Ich meine, ich denke mir halt manchmal, es war nicht schlecht, wenn es geschwind geht. Nicht? Was weiß ich, auf der Autobahn über die Leitplanken aus, fertig, Schluss. Was? Nein, das ist schnell. Ne? Das ist viel zu schnell. Da kann man die ganzen Sachen nicht mehr bewusst erleben, die so wichtig sind. Zum Beispiel den Sonnenaufgang oder den Regen auf der Haut im Sommer oder den Wind durch den Föhrenwald, die Marillenmarmelade am Semmel oder den kalten Rasierschaum auf der Haut. Eine Frau, ein Kind. Oder einfach nur das Gefühl, am letzten Urlaubstag noch einmal rauszugehen am Strand und rausschauen aufs Meer und wissen, es ist das letzte Mal. Vier Jahre. Warum ich? Warum nicht du Sau? Bist du eh schon am Ende mit deinem scheiß Einfamilienhaus und deiner scheiß Frau, die auf dich scheißt? Warum Kurtl, ich? Warum nicht du, du Kurtl, Sau? Kurtl, nicht. Kurtl. Heinzi, ha? Warum nicht? Warum? Sag mal so. Ach, jetzt tu das Hauen, hör auf. Heinzi. Sei nicht so deppert. Hör auf, du bist nicht du stirbst so Trottel, du weißt nicht. Entschuldige. Bösel stößt Fellner aufs Bett. Gut, ich schau. Gut, du. Alter, gib nicht auf. Du darfst nicht aufgeben, verstehst du? Ganz wurscht, was passiert. Du darfst einfach nicht aufgeben, verstehst du? Das ist. Das ist wie mit der Straßenbahn. Zum Beispiel der Jehwagen, nicht? Der fährt mir immer davon, nicht? Und ich denke mir, okay, Scheiße, ja, direkt vor der Nase. Arschverkehrsbetriebe, nicht? Und dann denke ich mir, können wir in den Arschlagen gehen weiter, ne? Und dann drehe mich um, 100 Meter, sehe ich, die nächste war gerade gekommen. Aber die erwische ich auch nicht mehr, weil ich weitergegangen bin. Ja? Verstehst du, was ich meine? Heinzi, du bist ein Idiot. Aber ich finde es schön, dass du jetzt auf meinem Bett sitzt und nicht ein anderer. Ehrlich, wahr? Wieso? Weil du nichts verstehst. Und das ist schön. Blackout.